2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Seit Deutschland von Energieimporten abgeschnitten war, träumt ich von nichts anderem, als im Energieparadies Island ein neues Leben zu beginnen. Und nun war mein Traum zum Greifen nah. Ich hatte eine Green Card gewonnen. Ich musste es lediglich schaffen, in 3 Tagen in Hamburg zu sein. Da lief mein Schiff aus, das einzige, das in diesem Jahr Island ansteuern würde. Ich durfte es auf keinen Fall verpassen. Ich hatte sogar einen Chauffeur, den Spezialpolizisten Siegfried Lachner, der den Eindruck erweckte, seinen Führerschein im Lotto gewonnen zu haben. Mit dem Getriebe unseres Biodiesel-Jeeps stand er auf jeden Fall genauso auf Kriegsfuß wie mit mir. Mist, was ist das denn jetzt schon wieder? Du, der zweite Gang ist unten links. Ja? Darf ich das mal machen? Wenn du meinst, du kannst besser, bitte. Okay, also jetzt Gang, ja. Kupplung langsam kommen lassen, ja. Gas geben, jetzt. Na bitte, geht doch. Okay. Und, was sagst du? Du bist ein echtes Glückskind, wa? Wieso Glückskind? Ich kann Auto fahren im Gegensatz zu dir. Nein, ich meine mit der Green Card. Du hast die echt gewonnen, oder? Hast du ein bisschen nachgeholfen, ha? So ein bisschen Beziehung? Schau lieber auf die Straße, anstatt mich hier zu verdächtigen, ja? Da ist die Grenze. Eine Kontrolle. Ja. Wir hatten die Grenze meiner Energiemix-Enklave erreicht, die massiv mit Zäunen, Stacheldraht und Polizei gegen Eindringlinge gesichert war. Die Grenzer kamen vorsichtig auf uns zu, beäugten uns misstrauisch. Dass jemand freiwillig eine Energieenklave verließ, noch dazu in einem vollgetankten Biodiesel, das kam nicht jeden Monat vor. Was ist jetzt wirklich eine Reise? Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen. Lesen Sie selbst. Oh, verstehe. Das geht klar. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Weiterfahrt. Danke. Kleiner Hinweis noch, fahren Sie um die Dörfer rum, auch wenn das ein Umweg ist, ja? In letzter Zeit kam es dort häufig zu Überfällen. Ich bin informiert. Ich war beeindruckt. Siegfried konnte richtig cool sein, wenn er musste. Am besten halten Sie ja nicht erst an und fahren in einem Rutsch durch. Bis zur nächsten Polizeistation, sicher ist sicher. Wir haben genug Spritz, kein Problem. Gute Fahrt. Danke. Was war denn das für ein Zettel? Und wieso hast du ihm nicht gesagt, dass du mich nach Hamburg bringst? Tut mir leid, Sanja, ich darf wirklich nicht drüber reden. Das ist ein Geheimauftrag. Wie? Ein Geheimauftrag. Das war der Augenblick, in dem ich das erste Mal ein komisches Gefühl bekam. Fast ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Geheimauftrag? Und von was für Überfällen hatte der Grenzer gesprochen? Viel Zeit darüber nachzusinnen blieb mir allerdings nicht. Denn Siegfried, der Mann, der einen Geheimauftrag ausführte, über den er nicht sprechen durfte, war noch nicht mal in der Lage, den Motor anzulassen. Mist! Er probierte es erneut, vergaß natürlich den Code einzugeben und löste so den ohrenbetäubenden Alarm der Wegfahrsperre aus. Wir fuhren über eine holprige Straße durch das karge, verödete Land. Es war gespenstisch. Der ganze Wald war gerodet, ein Friedhof aus Baumstümpfen, soweit das Auge sah. Krass. Sieht das hier überall so aus? Was weiß ich, überall bin ich auch noch nicht gewesen. Boah, hier ist ja alles tot. Wir zuckelten mit schlappen 30 durch die Gegend, als wäre die Aussicht so verlockend gewesen. Können wir ein bisschen schneller fahren? Die Kiste macht doch bestimmt 70 oder 80. Senja, wir können hier nirgendwo tanken, verstehst du? Ich habe keine Lust, in der Pampa liegen zu bleiben. Wenn wir schneller fahren, verbrauchen wir viel zu viel Sprit. Kommen wir womöglich nie an. Wow, so viel Weitblick hätte ich dir nie zugetraut. Wirklich. Kann ich auch nicht leiden. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Also schwiegen wir uns mürrisch an. Ich musste nicht reden. Ich konnte gut für mich allein sein. Naja, nicht wirklich. Also zumindest nicht lange. Ich schaltete das Radio ein. Endlich mal eine gute Idee. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist gestern die Energieversorgung in Berlin durch einen Betriebsfehler im Kohlekraftwerk Reuter West vollständig zusammengebrochen. Offenbar ein Problem in der Mikroelektronik. Wir schalten nun um zu unserem Korrespondenten Fred Schober in Berlin vor dem Kraftwerk in Siemensstadt. Seit 48 Stunden ist Berlin ohne Energie, eine Katastrophe für die Stadt. Ursache ist nach bisherigen Meldungen ein defekter Mikrochip, der die korrekte Steuerung des Kraftwerks ermöglicht. Im Moment steht hier alles still. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Das Kraftwerk liefert im Normalfall täglich 3 bis 4 Stunden Heizleistung pro Haushalt und es ist zudem für die Wasseraufbereitung und die Notstromversorgung der Krankenhäuser zuständig. unwahrscheinlich. Gibt es eine offizielle Stellungnahme, wann der Schaden behoben sein wird? Leider nein. Der Senat schweigt sich in diesem Punkt aus. Offenbar fehlt hier ein entscheidendes Ersatzteil. Nichts, was man selbst herstellen könnte? Was ist denn das für eine idiotische Frage? Vor wenigen Jahren wäre das natürlich kein Problem gewesen. Ohne Öl aber können wir doch nicht mal einen Lippenstift herstellen. Momentan fürchte ich, nein. Wie reagiert die Bevölkerung? Die Menschen sind verzweifelt. Für die nächsten Tage sind extrem kalte Temperaturen vorhergesagt. Die Polizei tut natürlich alles, um die Menschen zu beruhigen. Aber die Situation ist brisant. Aus Schöneberg wurden bereits erste Ausschreitungen gemeldet. Siegfried, ich will jetzt wissen, warum wir nach Berlin fahren. Das ist doch Wahnsinn. Da kommen wir nie heil durch. Ich kann es dir nicht sagen. Mein Auftrag ist geheim, streng geheim. Na toll. Es geht wirklich um mehr, als du dir jetzt vorstellen kannst. Überfälle in Brandenburg, Unruhen in Berlin. Und mittendrin ich und der, gelinde gesagt, merkwürdige Special Agent Siegfried Lachner. Das konnte heiter werden. Aber ich wollte nur eins. Rechtzeitig mein Schiff nach Island erreichen.